Lektion 5, Übung DB. Beispiel. Trinkst du ein Bier? Nein, danke. Ich trinke kein Bier. Nein, danke. Ich trinke kein Bier. Nein, danke. Ich trinke kein Bier. Bitte beginnen Sie. Trinkst du ein Bier? Nein, danke. Ich trinke kein Bier. Nimmst du einen Nachtisch? Nein, danke. Ich nehme keinen Nachtisch. Trinkst du einen Kaffee? Nein, danke. Ich trinke keinen Kaffee. Brauchst du eine Namensliste? Nein, danke. Ich brauche keine Namensliste. Isst du auch Pommes frites? Nein, danke. Ich esse keine Pommes frites. Trinkst du auch eine Milch? Nein, danke. Ich trinke keine Milch. Danke.